Vielleicht war es der heitere Geist der Ferieninsel Korfu, vielleicht aber auch nur ein Sieg der Vernunft, der die NATO und Russland nach 10-monatiger Eiszeit im bilateralen Verhältnis wieder zusammenführte. Jedenfalls konnte NATO-Generalsekretär Jaap de Hoop-Scheffer zum Abschluss des ersten Außenministertreffens des NATO-Russland-Rates seit der Georgien-Krise im vergangenen Jahr ein klares Ergebnis bekannt geben. Sowohl auf politischer als auch auf militärischer Ebene werde man nun wieder zusammenarbeiten. We restarted our relations at a political level. We also agreed to restart the military-to-military contacts. Und man habe auch eine Reihe anderer Felder möglicher Kooperation oder verstärkter Zusammenarbeit erörtert. Einzelheiten nannte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier, der sich sehr zufrieden darüber zeigte, dass bei all den wichtigen Feldern, die vor uns liegen, Lösungen im Nahen Osten etwa, das Vorgehen gegen Terrorismus, auch gegen Piraterie, die Drogenbekämpfung und vor allen Dingen die jetzt wichtigen Felder Rüstung und Abrüstung wieder in der gemeinsamen Zusammenarbeit von NATO und Russland liegen. Steinmeier hatte frühzeitig dafür plädiert, den Dialog zwischen der NATO und Russland fortzusetzen und gebrauchte dafür auch vor der sonnigen Kulisse Korfus wieder eines seiner Lieblingsbilder. Eigentlich, wenn wir uns solche Gremien einrichten, sind sie nicht gemeint für Schönwetterzeiten, sondern wir sollten sie nutzen, gerade wenn der Wind etwas rauer weht, und das war in den vergangenen Monaten so. In der lauen Brise der neuerlichen Annäherung von NATO und Russland war als einziger Regierungschef der italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi nach Korfu gekommen, um den erstaunten Anwesenden nicht nur ausführlich das Programm der italienischen G8-Präsidentschaft zu erläutern, sondern auch die Erfindung des NATO-Russland-Rates für Italien zu reklamieren. Der russische Außenminister Sergei Lavrov ging darauf nicht ein, als er das Eindenken der NATO, die Arbeit des NATO-Russland-Rates nach dem russischen Einmarsch in Georgien und der russischen Anerkennung der Souveränität Abchasiens und Südossetiens suspendiert hatte, mit unüberhörbarer Genugtuung quittierte, ohne die russische Position im Georgien-Konflikt allerdings auch nur einen Millimeter zu verlassen. Russland habe nicht die Beziehungen zu Georgien abgebrochen. Vielmehr habe Georgien die diplomatischen Beziehungen zu Russland abgebrochen. Und damit sei es auch Sache Georgiens, sie wieder aufzunehmen. Und das war nicht die einzige Differenz. Ebenfalls auf Korfu kam im Anschluss an die Sitzung des NATO-Russland-Rates auch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, zu einem informellen Außenministertreffen zusammen. Ein Thema der Konferenz, die OSZE-Beobachtermission in Georgien, deren Mandat am Dienstag ausläuft. Russland weigerte sich, einer Verlängerung zuzustimmen. Auf der Tagesordnung des informellen OSZE-Treffens standen ferner erste Beratungen über die Vorschläge des russischen Präsidenten Medvedev für eine neue europäische Sicherheitsarchitektur. Die Gespräche darüber sollen auf dem nächsten OSZE-Außenministertreffen im Dezember in Athen fortgesetzt werden.